Und ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt, außer Allah, der Allmächtige, subhanahu wa ta'ala. Und dass Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sein Prophet und Gesandter ist. Dass mein Vater, meine Mutter und meine Seele hat sich für die Überbringung der Botschaft Allahs abgemüht, bis ihn der Tote eilte. Und Allahs Wohlgefallen auf die rechtgeleiteten Khalifaten, Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib und all diejenigen, die ihnen folgen, bis kommender Stunde. Mein Vortrag heute, inshallah, heißt Umurun Muhimma fi Nusch al-Umma. Wichtige Ratschläge für die Umma. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns aufgefordert, in Sure 5, Vers 2, hat er gesagt, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Ihr sollt euch unterstützen, gute Taten zu verrichten und ihr solltet euch helfen, gottesfürchtig zu werden. Und wir leben heute in einer Zeit, in der die Muslime von vielen Problemen geplagt werden, heimgesucht werden. Und einer dieser Probleme ist die Ehe. Die Ehe zu Hause. Wir haben lange darüber gesprochen und bestimmt viele Schwestern, die heute hier sitzen, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie segnen, würden sagen, subhanallah, die meisten Gelehrten, wenn die sprechen, sprechen die immer über die Frau. Wie die Frau ihren Mann behandeln soll und sie soll zu ihm gut sein. Und Schwester, wenn du ins Paradies willst, dann solltest du das und das machen. Die können nicht mehr hören. So ist zu viel geworden. Und sagen, was ist mit meinem Mann zu Hause? Ich bin verheiratet, aber es gibt keine CD oder keine Kassette oder keine Khutba, die ich ihm geben kann. Und sage, du hast mir jetzt meine Rechte gesagt, ich kann die auswendig. Was ist mit deinem mir gegenüber? Darüber, inshallah, wollen wir heute reden. Und ich nenne meinen Vortrag, weil wir haben einen Vortrag gemacht, inshallah. Das war, bihamdillah, subhanahu wa ta'ala, wie gewinne ich das Herz meiner Frau? Und einmal war das, wie gewinne ich das Herz meines Mannes? Haben wir darüber gesprochen. Wir haben der Schwester viele Vorschläge gegeben, um die Ehe zu retten. Viele Probleme, die ich sehe, und das ist täglich, kann ich euch sagen. Und Allah ist mein Zeuge und inshallah sage ich nur die Wahrheit. 90% der Probleme, die zwischen Mann und Frau passieren, kann man lösen. Und subhanallah, manchmal rufen Leute bei mir an, wie vor ein paar Tagen. Schon die Scheidung eingereicht. Schon die Scheidung eingereicht. Warum, Bruder? Erzähl mir das Problem. Jetzt hast du zwei Leute. Der Mann und die Frau. Und jeder will sein Problem so gut darstellen, wie es geht. Warum? Damit Abu Jibril sagt, Wallah, du hast recht. Und Schwester, Allah hediki. So, ich habe erstmal den Mann angehört. Und ich sage, das, was er sagt, das kann doch nicht sein. Eine Frau sagt nicht, die ein Kind hat, sagt zu ihrem Mann, ich will die Scheidung. Da muss was Tieferes passiert sein. Da muss mehr passiert sein. Er konnte es aber nicht sagen. Und ich habe versucht bei ihm. Irgendwann habe ich gesagt, Bruder, erlaubst du mir, mit deiner Frau zu reden? Erstmal wollte die Frau nicht, aber als sie gemerkt hat, dass ihr Mann die Wahrheit immer verdeckt, hat sie gesagt, ich möchte mit Abu Jibril reden. Als sie mit mir gesprochen hat, habe ich beide ermahnt. Und ich habe gesagt, subhanallah, ihr habt ein Kind. Schau dir dein Kind an, dieses Kind. Hat es nicht verdient, dass du deinem Mann eine neue Chance gibst? Hat dieses Kind nicht verdient, dass man ein bisschen aushält und durchmacht, damit diese Ehe aufrecht erhalten bleibt? Und alhamdulillah, wir haben eine Lösung gefunden. Obwohl sie die Scheidung eingereicht haben. Hätte sie vielleicht jemanden gefragt, wären sie vielleicht zu irgendjemandem gegangen. Deshalb, ich finde, wir sollten Muslime nicht die Augen zumachen. Wir sollten über Probleme reden und wir sollten Lösungsvorschläge machen für diese Probleme. Viele Eheleute stehen heute vor Problemen und man kann ihnen nicht helfen. Das erste Problem stellt der Mann dar. Und es tut mir leid, ich bin ein Mann und ich sage das. Das erste Problem, Zugang zu Hilfsuchung, stellt der Mann. Viele Frauen sehen ihre Situation, die sagen, Wallah, so kann ich nicht mehr leben. Es geht nicht. Ich bin unglücklich. Und die Frauen sind anders als wir Männer. Sie möchte immer von dir hören, liebst du mich noch? Sie möchte das hören. Sie möchte wissen, ist diese Familie, die ich habe, noch intakt? Liebt mich dieser Mann noch nach der Geburt, nachdem ich ein bisschen vielleicht zugenommen habe, nachdem ich vielleicht 6, 7 Monate sechs, sieben Monate das Kind gestillt habe und ich habe keine Zeit für ihn gehabt und diese schönen Stunden, die wir hatten, wir sind weniger geworden. Liebt mich? Er will das wissen. Der Mann fragt nicht danach. Warum? Weil er sich sicher ist, dass die Frau ihn liebt. Ich? Warum soll sie mich nicht lieben? Ja? Er schaut sich in den Spiegel an und so. Aber das ist falsch. Wenn die Frau jetzt kommt und sagt, lieber Mann, wir haben ein Problem. Können wir jemanden anrufen? Auzubillah. Niemand darf sich in unseren Angelegenheiten einmischen. Niemals. Taye, mein Bruder. Dein Bruder erst recht nicht. Mein Vater. Vergiss es. Und dann bleiben die Probleme so, bis man zu einem Zeitpunkt kommt, wo der Mann sagt, du bist keine gehorsame Frau. Und sie sagt, ich habe dich doch schon oft das gesagt, lass uns eine Lösung finden. Und dann hat man die Lösung nicht gefunden. Wo geht das am Ende? Eine Scheidung vor dem Richter. Und ich kann euch sagen, wer das tut, ist dumm. Tut mir leid, wenn ich das so nenne. Wer eine Familie einfach so freigibt, aufgibt, seine Frau, seine geliebte Frau, sein geliebtes Kind, gibt er auf, ist dumm. Ist jemand, der nicht nachdenkt. Welche Probleme haben wir heute Muslime, dass ein Mann sich von einer Frau trennt? Welche? Warum soll ein Mann nicht Hilfe suchen, wenn es nötig ist? Und uqsim billah, es gab Probleme, sogar Frauen, die von zu Hause weggelaufen sind. Weggelaufen sind. Sie wollten mit ihrem Mann nichts zu tun haben. Als wir gesagt haben, lass uns gucken, was Allah, unser Prophet, sagt. Wir brachten den Mann, der hart war, wie ein Brocken, wie ein Felsen. Er wollte nicht stören und er ließ die Frau nicht sagen. Haben wir eine Lösung gefunden? Und ich kenne eine Familie, insbesondere, mit der ich wirklich viel zu tun hatte und viele Probleme hatten. Heute, wenn ich da anrufe, Alhamdulillah, wir haben Lösungen gefunden. Warum? Weil sie Hilfe gesucht haben. Deshalb, Bruder und Schwester heute, schäm dich nicht, wenn du Probleme hast, Hilfe zu suchen. Und du als Mann, Alhamdulillah, du mit deinen, du bist ein Mann, du willst deinen Respekt und deine Stellung und alles. Es ist keine Schande, Hilfe zu suchen. Im Islam, lies mal die islamische Geschichte. Wie viele Männer sind gekommen und haben Hilfe gesucht? Wie viele Frauen? Sogar der Koran selber. Qad sami'a Allahu. Habt ihr gelesen? Allah hat gehört, wie die eine Frau gekommen ist und sich beschwert hat über ihren Frau, über ihren Mann. Allah hat das im Koran. Eine Frau kommt und sucht Hilfe beim Propheten Muhammad s.a.w. in Bezug auf ihren Mann. Allahu Akbar. Der Koran trägt das ein und erwähnt das. Also ist es gestattet, dass wir Hilfe suchen. Wir sollen nicht einfach, geh zu deinen Eltern. Ich will dich nicht mehr sehen. Du bist geschieden. Was ist das? Das ist nicht ein Wasserflasche, mag ich nicht, weg damit. Das ist eine Ehe, eine Frau. Du bist dahin gegangen. Wallahi, man akzeptiert das nicht für seine Tochter. Nicht für seine Tante, für seine Tochter akzeptiert man das nicht. Wie akzeptierst du es für eine Frau? Ihr Vater hat sie jahrelang erzogen, fertig gemacht. Und du bist gekommen und du hast im Namen Allahs sie genommen. Hat sie es verdient, dass du so sie einfach wegwirfst? Und leider, in den arabischen Ländern, die Scheidungsrate ist viel zu hoch. Wallahi, ich habe mal eine Statistik gelesen. Ich habe Gänsehaut bekommen. Und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, dass wir Muslime, die nach Koran und Sunna leben sollten, wir haben den meisten Menschen, der jemals auf diese Erde gelaufen ist, als Vorbild. Und er war ein Ehemann, lebte mit 9 Frauen, sallallahu alaihi wa sallam. Und er hat uns gezeigt in seinem Leben, wie er mit der Frau umgegangen ist. Aisha radiallahu anha war ein Beispiel dafür, für eine Frau, die ihren Mann geliebt hat und sehr eifersüchtig war. Aber er hat das ausgehalten. Und einmal kam er rein, sallallahu alaihi wasallam, und dann fing Aisha an, ihn anzuschreien. Heute, wenn jemand, seine Frau sagt ihm, ich mag nicht, ich will nicht, warum bist du zu spät gekommen? Und dann vielleicht die Hand fliegt schon. Oder Allahu a'lam, was passiert? Aisha radiallahu anha, die junge Frau, schreit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Plötzlich kommt Abu Bakr radiallahu anhu rein und sieht, wie Aisha mit lauter Stimme ihren Mann anspricht. Und wer ist er? Nicht irgendjemand. Er ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagt Abu Bakr zu Aisha, komm mal her, er will sie schlagen. Sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auf gar keinen Fall, lass ich nicht zu. lasse ich nicht zu. Abu Bakr geht, kommt nach ein paar Monaten zurück. Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine geliebte Frau sind am Lachen. Er sagt, ich verstehe euch nicht. Ja? Wieso habt ihr euch gerade gestritten und jetzt seid ihr am Lachen? Als Abu Bakr weggegangen ist, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muda'iba li, guck mal, diese Liebe und diese, ah, sagt er zu ihr, habe ich dich nicht gerettet vor deinem Vater? Schiff, subhanallah, Liebe. Heute, wenn du unter Muslimen sagst, Liebe, Ausbilder, der schämt sich nicht. Wir haben letztens, ein Sheikh ist gekommen aus Syrien, hat über Ehe gesprochen und hat gesprochen auch über Umgang Mann und Frau. Ist ein alter Mann nach dem Vortrag zu mir gekommen, hat mich so eine Hand genommen zur Seite. Sagte Mohammed, sagte, was kann ich für dich tun, Bruder? Sagte zu mir, darf der Sheikh überhaupt über solche Sachen reden? Was willst du antworten? Was willst du antworten? Einer hat 9 Kinder und schämt sich über Ehe zu reden. Wo hat er die? Aus auf dem Markt? Der hat doch auch eine Ehe und der lebt auch mit einer Frau. Wir müssen über diese Sachen reden, über die Allah und sein Prophet gesprochen hat. Und wer behauptet, dass er sich mehr schämt als Allah und sein Prophet, kann ich dir sagen, Bruder, du belügst dich selbst. Dann, wir wollen inshallah heute darüber reden, mit dem Mann. Wie kannst du das Herz deiner Frau gewinnen? Und ich meine, ihre Zufriedenheit und dass deine Frau mit dir ein glückliches Leben führt. Rasul sallam sagt als erstes, und das gebe ich den Männern heute mit und den Schwestern auch, weil wenn wir sprechen, wir reden immer über beide. Khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Allahu Akbar, ja Rasulallah. Sagt er, ich, der Beste unter euch, guck mal, jetzt die ganzen Männer, die hier sitzen, ich weiß, nicht viele sind verheiratet und wünschen sich verheiratet zu werden. Ah, inshallah. Er sagt inshallah. Der Beste unter euch ist der Beste zu seiner Frau. Und ich bin unter euch der Beste zu meiner Frau. Allahu Akbar. Das solltest du bei dir ganz oben tun. Der Beste unter euch ist der Beste zu seiner Frau. Und ich bin der Beste zu meiner Frau. Das heißt, in meiner Güte und gut behandeln, kommt keiner mir zuvor. Ich tue es am besten. Ich rede mit ihr am schönsten. Ich behandle sie am besten. Subhanallah. Besser als ihre Vater und ihre Mutter? Ja. Besser als ihre Schwester? Ja. Guck mal, subhanallah, der Beste unter euch. Das sollten wir uns erstmal merken. Das Zweite, warum reden wir über diese Sachen? Weil wir Lösungen finden wollen für unsere Probleme. Und wir wollen die islamische Familie retten. Und wir wollen zeigen, dass wir Muslime, wir sagen nicht nur, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, wir sagen, wir sind bereit, das, was Allah gesagt hat und das sein Prophet gesagt hat, möchten wir lernen und wir möchten das umsetzen. Der erste Schritt, um das Herz deiner Frau zu gewinnen, Bruder, ist der gute Umgang. Der gute Umgang. Und die Gelehrten sagen, أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. Das heißt, sei gut zu den Menschen, eroberst du ihre Herzen. Allahu Akbar. Sei gut zu den Menschen, eroberst du ihre Herzen. Sei gut zu deiner Frau, eroberst du ihr Herz. Sei jemand, der Gutes redet, wirst du auch Gutes hören. Auf Deutsch, in der deutschen Sprache sagt man einen Satz, man sagt so, wie man in den Wald schreit, so kommt es zurück, oder? Ich gebe euch ein Beispiel für das. Weil jemand kommt jetzt nach Hause, macht die Tür auf. Frau, habe ich dir nicht gesagt? Und warum liegt denn da? Und er wundert sich, dass seine Frau auch direkt wieder anfängt zu schreien. Wie erhebst du deine Stimme? Du, Bruder, du bist reingekommen am Streiten. Hättest du Gutes gesagt? Hättest du Gutes gehört? Man erzählt, dass ein junger Mann in den Wald gegangen ist. Hört mal zu. Er will jagen im Wald. Während er am Spazieren ist, hört er Schritte. Irgendwas, ein Geräusch. Sagt er, hallo? Ganz laut. Kam die Stimme zurück, hallo? Sagt er, wer ist da? Kam die Stimme zurück, wer ist da? La ilaha illallah. Wie heißt du? Kam die Stimme zurück, wie heißt du? Machst du dich lustig über mich? Kam zurück, machst du dich lustig über mich? Bist du doof? Kam zurück, bist du doof? Der Junge ist so sauer. sucht er einen Stock, geht durch den Wald und sucht denjenigen, der sich lustig über ihn macht. Als er niemanden gefunden hat, ging er zurück nach Hause, total traurig. Die Mutter sieht ihn und sagt, Sohn, was ist los mit dir? Sagt, Mutter, subhanallah, ich war gerade im Wald ganz alleine am Spazieren. Plötzlich jemand schreit und macht, ich sage ihm, wer bist du? Sagt mir, die Mutter hat gelächelt und hat verstanden, was los ist. Sagte sie, Sohn, hättest du Gutes gesagt, hättest du Gutes gehört. Das ist das Erste, was wir machen müssen. Der gute Umgang mit der Frau, die guten Worte. Und viele von uns Männer, leider, versklavt seine Frau. In vielen Problemen, mit denen ich zu tun habe, merke ich, wie ein Mann seine Frau als Sklavin hält. Ein paar Probleme, zum Beispiel. Wir reden darüber, warum, damit wir lernen. Und ich sage, ach guck mal, Bruder Abu Jibril gerade redet über mich, dann inshallah ändere ich das. Manche Männer, wenn die heiraten, das Erste, was sie machen, ihren Frauen alles verbieten. Ich will zu Plus. Wie zu Fluss? Ich gehe einkaufen. Ich will meine Schwester besuchen. Wir haben keine Frauen, die alleine rausgehen. Aber wenn sie ihm sagt, gehen wir zusammen, ich habe keine Zeit, ich bin müde. So fängt das an. Wallahi, eine Frau hat mich angerufen, Uqsim Billah, die ist gerade ein Jahr verheiratet. Die hat mir gesagt, die Decke fällt mir über den Kopf. Mein Mann erlaubt mir nicht, einen Schritt zu machen und er geht auch nicht mit mir raus. Als ich mit diesem Bruder gesprochen habe, sag, guck mal, er arbeitet nicht mal, er ist arbeitslos. Das heißt, er kann Gebäude bauen und planen und machen. Er sitzt den ganzen Tag zu Hause. Gehst du mit mir raus? Ich kann nicht. Gehen wir zusammen einkaufen? Ich kann nicht. Warum? Er hat keine Zeit. Aber er sitzt den ganzen Tag zu Hause und schläft bis 12 und 1. Rasul sallam, nur nimmt das als Beispiel, sallallahu alaihi wasallam. Eines Tages war er auf der Schlacht. Er war mit 9 Frauen verheiratet. Er hatte eine Umma, die er führen musste. Er musste Koran lehren. Er musste auf Fragen Antworten geben. Er musste Feinde, die den Islam zerstören wollten, gucken, wie er das vermeiden kann. Also hat sehr viel Zeit. Gar nicht. So viel Zeit hat er nicht. Eines Tages auf der Schlacht, auf der Rückfahrt, die ganzen Soldaten, Tausende von Soldaten. Und er hat das immer so gemacht, wenn er zurückgekehrt ist oder zu einer Schlacht gegangen ist, hat er immer 2 Frauen mitgenommen. In diesem Fall war Aisha radiallahu anha dabei. Sagte zu den Soldaten, geht vor. Wieso vorgehen? Geht vor, geht vor. Ganze Soldaten nach vorne, geht zu seiner Frau und sagt, sollen wir nicht ein Rennen machen? Subhanallah. Ja, Rasulallah, du kommst gerade aus einer Schlacht und du bist bestimmt müde und die ganzen Soldaten, einer ist verletzt und einer will nach Hause und einer hat was weiß ich was verloren. Hast du Zeit für diese Frau? Unser eine wird sagen, Frau, es ist keine Zeit jetzt für Spielen. Guck dir die Arbeit, die ich habe. Ha? Sollen wir ein Rennen machen? Hat sie gesagt, ja. Und da war sie noch klein, jung. Da sagt sie, Aisha radiallahu anha, wir machten ein Rennen, ich habe gesiegt. Also ich bin schneller gewesen als er. Hat er nichts dazu gesagt. Sagte sie Jahre später, da habe ich zugenommen und ich wurde schwer. Auch auf der Rückfahrt von der Schlacht, sagte Rasul zu den Soldaten, geht nach vorne. Sagte, sollen wir nochmal ein Rennen machen? Sagt sie ja. Meinte, sie hat fasabaqtuhu fasabaqani. Das heißt, wir haben ein Rennen gemacht, dann hat er gewonnen. Guck mal, sallallahu alaihi wasallam, sagte sie, faja'ala yadhak. Er hat gewonnen, steht so an der Ecke mit seinem Pferd und guckt Aisha an und lächelt. Ha? 1:1, sagte zu ihr. Subhanallah, du, der mir teurer ist als mein Vater, meine Mutter und meine Seele. Was sind das für Manieren? Ein Zeichen, Frau, ich habe viel zu tun, aber ich habe dich nicht vergessen. Du bist meine geliebte Frau. Ich nehme mir ein paar Minuten von meiner teuren Zeit, um dir zu zeigen, dass du mir wichtig bist. Und du hast nicht mal Zeit, einkaufen zu gehen? Und du bist arbeitslos? Oder Student oder Allahu a'lam, was du da machst? Das ist schlecht. Weil das ist das Erste. Nicht die Frau heiraten und ihr alles verbieten. Wallahi, ich kenne Leute, die mich anrufen. Wir gehen dahin. Bruder, vertraust du deine Frau? Ja. Wieso erlaubst du ihr nicht, zum Plus zu gehen? Hast du Angst, dass die vielleicht das Geld für Falsches ausgibt? Nee, ich habe so von meiner Familie gelernt, die Frauen gehen nicht raus. Wo war das? In Marokko. Okay, dann hättest du in Marokko heiraten sollen. Wir leben hier in Europa. Die Frauen, die hier geboren sind und aufgewachsen sind, wollen auch raus. Und du kannst auch mit ihr ausgehen. Und ich denke auch, die Frauen in Marokko akzeptieren das auch nicht, dass du sie einsperrst und nicht mal zu der Schwester oder zu der Bruder oder zu der Mutter zulässt, oder? Subhanallah. Das ist der. Damit gewinnst du das Herz deiner Frau nicht. Machen wir ein X da drauf. Das ist das Erste. Das Zweite, Al-Wafa. Und auf beiden Seiten, von den Männern und von den Frauen, fehlt diese Eigenschaft. Al-Wafa meine ich damit die Treue dem Mann gegenüber. Guck mal heute, Fußballspieler und Vereine und mich arf ich. Er sagte, ich bin Schalke-Fan. Und ich bin Bayern München-Fan. Und dann siehst du, das Ganze ist immer voll mit Bildern und Aufkleber. Und er trinkt auch sogar aus der Tasse, da steht Schalke drauf. Stell dir mal vor, du tust ihm eine Tasse, wo München, Gladbach oder ein... Sag, Ausbilder, das trinke ich nicht. Das sind die Feinde. Warum? Treue. Er hält Treue zu seiner Mannschaft. Aber warum hältst du nicht Treue zu einer Frau, die dir das Teuerste gegeben hat, was sie jemals besessen hat? Eine Frau, die dein Kind in ihrem Bauch getragen hat. Eine Frau, die deine schlechte Laune ausgehalten hat. Eine Frau, die ihre Familie, die sie über alles geliebt hat, verlassen hat, um zu dir zu kommen. Warum nicht? Das ist die Treue. Und auf der anderen Seite auch die Frau gegenüber. Die Frau gegenüber dem Mann. Wo ist die Treue? Wo sind die Frauen heute, die treu sind? Und ich meine nicht treuen, auzubillah, diese andere Eigenschaft. Das haben wir im Islam nicht. Die Treue gegenüber dem Mann, das ist mein Mann. Dass ich, wenn sein Vater, seine Mutter kommt, ich zeige ihm, er ist Muazzaz Mukarram. Ich bin gerade am Streit mit meiner Frau. Du bist und ich bin schuld. Und wer ist das? Dein Vater? Lächeln, lächeln. Ami, Onkel, wie geht's dir? Barakallahu fiik so. Und ich lächle meine Frau an und meine Frau lächelt mich an. Und der Vater geht nach Hause und sagt, ich war gerade bei meiner Tochter. Die sind glücklich. Ja? Und dann gehst du in die Küche, um deiner Frau zu helfen. Und gleich, wenn dein Vater weg ist, machen wir weiter, okay? Ja, aber das ist Treue. Treue, indem ich zeige, dass diese Probleme, die ich habe mit meiner Frau, die gehen nicht raus. Es gibt heute Männer, Wallahi, musst du erstmal ermahnen. Der hat geheiratet. Hallo, lieber Onkel, deine Tochter, die hört nicht, was ich sage. Ja, chibtak, ja. Sei ein Mann. Löse deine Probleme selber. Nicht bei jeder Kleinigkeit rufst du an, dass dir jemand hilft. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu arda, hat Folgendes gesagt. Und dieser Satz ist Gold wert. Sagte er, du solltest deine Probleme niemals verraten, außer jemand, bei dem du die Hilfe erwartest. Ist das gut? Sehr weise. Niemals deine Probleme verraten, außer bei jemand, bei dem du die Hilfe erwartest. Alhamdulillah. Nicht, ich treffe meinen Freund, warum bist du so traurig? Wallahi, meine Frau, und warum habe ich geheiratet? Und dieser Tag. Und dann, er geht zu, und du kommst in eine Moschee oder du kommst irgendwo, alle kennen deine Probleme. Alle, das ist ein offenes Buch, alle wissen, ach, das ist der eine, seine Frau hat ihm schon graue Haare gemacht. Guck dir den mal an. Nein. Al-Wafa, in dem ich vertraue. Und ich erzähle euch eine kleine Geschichte über eine Frau, die Wafiya war. Subhanallah. Ein Mann war ein Bauunternehmer. Und er hatte einen Arbeiter, der hat bei ihm angefangen zu arbeiten. Subhanallah, dieser Arbeiter war sehr fleißig. Kommt aus einer armen Familie. Aber der hat gesehen, subhanallah, der hat so viel Segen gebracht. Das Geld hat sich vermehrt. Er war vertrauenswürdig. Er hat seine Arbeit gemacht bis zum Ende. Er konnte sich auf ihn verlassen. Der hat ihm später immer mehr Aufgaben gegeben. Immer mehr Aufgaben gegeben. Aber er war ein armer Mensch. Kommt aus einer armen Familie. Sagte der Junge, sagte dieser Mann, der reich war, sagte, ich habe eine Tochter, ein Einzelkind. Und ich kenne keinen Menschen, der besser ist als dieser junge Mann. Er ist zwar arm, aber dieser Chuluk, der er hat, Diese Eigenschaften, die er hat, die finde ich nirgends wo. Ich gebe ihm meine Tochter. Subhanallah. Die haben geheiratet und die Tochter war sehr gut erzogen, mashallah. War Liebe zwischen diesen Menschen. Und dieser Mann hat gesagt, ich akzeptiere von dir, also von dem Schwiegervater, nichts. Ich möchte für den Unterhalt sorgen. Ich will nicht, dass du mir ein Haus kaufst. Ich möchte für diese Frau sorgen. Wir nehmen uns eine Wohnung, die zu uns passt, das, was ich leisten kann. Jetzt jeden Freitag wurden sie eingeladen. Bei wem? Bei dem Schwiegervater. Nach Salat al-Jum'ah haben die da zusammen gesessen mit der Familie. Und der Vater war großzügig. Dschäsch, ja? Und Fleisch und Hähnchen, alles voll. Der Mann ist am Essen. Ja? Nutzt die Situation aus. Ja? Nein. Ja, wenn du Essen siehst, hau rein, Junge. So, hat er gegessen. Und die Tochter hat es abgelehnt zu essen. Immer wenn der Vater fragt, warum isst du nicht? Sagt du, Allah, mein Mann, das hier, das haben wir jeden Tag zu Hause. Ich kann das Essen nicht mehr sehen. Dschäsch und Früchte und all, das kann ich nicht mehr sehen. Wenn ich zu euch komme, es wird mir zu viel. Irgendwann sagte der Mann zu dem Ehemann, der Vater, sagte zu ihm, yani nahm ihn zur Seite, sagte zu ihm, bei Allah, mach weniger zu Hause von diesem Essen, damit meine Tochter auch bei mir ist. Dann hat er es verstanden. Diese Tochter hat das Essen nicht zu Hause. Aber sie wollte ihrem Vater das Gefühl geben, dass ihr Mann für sie so gut sorgt, dass ihr an nichts fehlt. Ist das nicht Wafa? Ah, Allahu Akbar. Es fehlt unter uns Muslimen diese Eigenschaft, Al-Wafa. Guck mal, wie sie ihren Mann bei ihrer Familie darstellen möchte. Sie isst nicht und nimmt nicht und sie hat es nicht zu Hause. Nur damit der Vater denkt, Wallahi, dieser junge Mann ist der Beste, den ich für meine Tochter nehmen konnte. Aber heute, wenn wir heiraten wollen, Wallahi, ich kenne einen guten Bruder, Mashallah, der ist vertrauenswürdig, der ist gläubig und der ist so, hat er Geld? Nein, brauchen wir nicht. Und Subhanallah, ich habe das in einer Situation erlebt. Eine Schwester hat mich angerufen. Da ist ein junger Mann gekommen. Er konnte das Dach bezahlen, gerade mal 2000 Euro, nicht mehr. Nee, unter 10.000 geben wir nicht. Und nach vielen Gereden hatte er ihr verboten, diesen jungen Mann zu heiraten und hat ihr jemanden gebracht, der Raucher war, gar nicht betet und das Geld, was er verdient, ist nicht aus Halal-Wegen. Ha? Aber wisst ihr, wie er seine Tochter überzeugen wollte, dass es der beste Mann für sie ist? Er hat gesagt, der hatte angeboten, dein Stock 20.000 Euro. Normalerweise eine, die kein Iman hat, würde so, wow, endlich mal, da können sie über meine Hochzeit jahrelang reden. Ja? Die Tochter hatte aber ein Herz. Sie hat gesagt, ich möchte diesen jungen Mann nicht. Und sie hat ihn abgelehnt. Alhamdulillah, in dieser Umma gibt es noch viel Khair. Alhamdulillah. Rasul Sallam hat gesagt, diese Umma steckt unheimlich viel Gutes, wie im Regen. Man weiß nicht, ob das der Anfang gut ist oder das Ende gut ist von dieser Umma. In dieser Umma wird es immer Leute geben, Frauen und Männer, über die wir uns immer wundern würden, über ihr Verhalten, weil sie Allah fürchten und seine Propheten lieben. So, wir reden jetzt über eine Eigenschaft, die sehr schlimm ist. Es gibt Männer, heute hat sich eine Krankheit verbreitet unter den Männern. Und gerade Männer, die nicht arbeiten und die noch jung sind, ist gerade mal ein Jahr verheiratet, er redet schon über die zweite Frau. Sheikh hat eine zweite Frau und die sind glücklich. Und der hat eine zweite Frau und ich kenne einen, der hat vier Frauen. Warum soll ich nicht eine zweite Frau heiraten? Deine Frau ist gerade schwanger, im 7. oder 8. Monat kommt er und er möchte eine zweite Frau heiraten. Das ist wie ein Messer für die Frau. Und in einem Jahr, aber was, er hat kein Geld und der arbeitet nicht. Wie willst du eine Frau finanzieren? Und noch eine zweite Frau noch dazu nehmen. Wie soll das gehen? Und ein Fall, den ich jetzt erlebt habe, zeigt, wie viele Probleme unter den Muslimen heute gibt. Verheiratet, 3-4 Jahre schon verheiratet. Jeden Tag sagt er zu seiner Frau, du bist mir zu dick, du bist mir zu pummelig. Ich möchte, dass du Sport machst, ich möchte, dass du das machst. Irgendwann hat sich die Frau von ihm total entfernt. Dass er zum Beispiel auch im Schlafzimmer ihr nicht in die Nähe kommen kann. So kann man die Liebe der Frau und ihr Herz nicht gewinnen, indem du ihr sagst, dass andere Frauen schöner sind als sie. Dass die, und dann hat er ihr sogar noch Bilder gebracht, aus dem Internet und irgendwo runter. Guck mal! Siehst du ihre Figur? Siehst du, wie die aussieht? So tötest du ihr Herz. Denkst du, diese Frau ist aus Stein? Wenn du der Frau nicht zeigst, dass du sie liebst, länger als 3-4 Tage oder 4 Wochen, die denkt, irgendwas stimmt mit meiner Ehe nicht. So sind die Frauen. Das sollten wir kapieren, Menschen. Wir Männer sollten kapieren, dass eine Frau, die die Bestätigung nicht bekommt, entweder hat sie ein X auf dich gemacht, sie will immer hören. Sie ist die Königin meines Herzens. Die ist meine Königin. Die ist die Prinzessin. Also, das tötet. Auf der anderen Seite, wo bleiben die Komplimente für die Frauen und die Komplimente für die Männer? Ha? Die Frauen haben uns doch getötet mit diesen Filmen, ha? Diese Bollywood-Filme und Serien und alles. Ha? Ihr habt ja schon, wo ist der Mann zu seiner Frau, sagt, ich liebe dich? Heute eine Frau, wenn du zu ihr gehst und sagst, ich liebe dich, vielleicht kriegt sie einen Herzinfarkt, weil die hat das noch nie gehört. Letztens ein Fall, das war richtig schön, ich musste so lachen, subhanallah. Eine Schwester hat mich angerufen, ein Problem, zwei gestritten, ich bin dahin gegangen, salam alaikum, salam alaikum, was ist euer Problem? Der hat mir seit 2 Jahren nicht gesagt, dass er mich liebt. Jetzt kommt der Mann und gibt eine Antwort, ich konnte nicht mehr. Es hat mir leid getan an dem Tag, dass ich so gelacht habe. Ich sagte zu ihr, ich habe dir doch bei der Hochzeit gesagt, ich liebe dich. Wo bleiben die Komplimente? Und soll ich dir was sagen? Weißt du, Bruder, und ich sage das auch über mich, jeder, der geheiratet hat, sei es Frau oder Mann, hat den Besten geheiratet, aber keiner achtet darauf. Weißt du warum? Weil guck mal, es gab so viele Frauen um dich herum. Und wie viele Frauen gibt es auf der Welt? Milliarden? Du hast eine von diesen gewählt, dass die zu dir in dein Haus kommt und deine Frau ist. Ist das nicht die beste Frau? Und du, Schwester, du hast von allen Männern, die gekommen sind und so, hast dich entschieden, diesen zu heiraten. Also habt ihr letztendlich den Besten geheiratet. Wo bleiben die Komplimente? Wenn der Mann nach Hause kommt, ich freue mich, ich fliege schon aus Freude. Mach die Tür auf, lächeln. Ah, heute die Frauen, mach die Tür. Wo bleibst du? Warum hast du nicht angerufen? Ich habe dir doch gesagt, du sollst einkaufen, warum hast du nicht gekauft? Und dann der Mann antwortet auch so. Wo ist der Rasul sallam, der gesagt hat, لا تحقرن من المعروف شيئا اسمع ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Allahu Akbar. Sagte, du solltest vom Guten nichts als nichtig sehen, als wertlos sehen. Auch wenn du deinem Bruder begegnest mit einem Lächeln. Mit einem Lächeln. Eine andere Angelegenheit, sich schön machen füreinander. Es gibt Frauen mit Kopftuch und Abaya und so, läuft sie zu Hause rum. Und dann ist klar, dass der Mann dann draußen diese ganze Haram sieht und das will auch. Warum? Weil seine Frau sich nicht für uns schön macht. Auf der anderen Seite auch der Mann macht sich nicht schön für die Frau. Und viele Männer trügen sich und belügen sich, wenn die denken, dass die Frau keinen Trieb hat. Sie belügen sich. Ich war jetzt vor kurzem in Palästin. Mir wurden Geschichten erzählt von muslimischen Frauen, die ihre Männer betrogen haben. Und eine Geschichte, die jetzt in Saudi-Arabien passiert ist, eine Fatwa, die eine Frau geschrieben hat. Ihr Mann arbeitete immer ins Ausland. Er ist immer ins Ausland gegangen. Und sie arbeitete aber in dieser Firma, wo er gearbeitet hat. Und er war immer 3-4 Wochen weg, kam er zurück, 3-4 Wochen. Irgendwann die Frau, es gibt niemanden, der ihr sagt, du bist schön, ich liebe dich, du bist hübsch. Es gibt niemanden. Wo? Der Mann ist nicht da. In der Firma fingen Männer an, ihr zu gefallen. Sie sagt, subhanallah, der Scheitan hat mich so verleitet, dass ich ein Treffen mit einem Mann hatte. Und kurz vor diesem Treffen habe ich es abgesagt und Allah hat mich recht geleitet. Aber guck mal, Bruder, eine Frau, die sogar gläubig ist, wurde verleitet, ihren Mann zu betrügen, weil er sie vernachlässigt hat. Macht euch schön füreinander. Ich sage auch und ich wiederhole diese Aussage. Zu Hause ist alles erlaubt. Alles. Der Mann, wenn es gefällt, ja, lauf wie Tarzan zu Hause. Wenn es gefällt, lauf wie Tarzan zu Hause. Wenn es gefällt, zu Hause ist alles halal. Warum wir Muslime, das was erlaubt ist, verbieten wir. Das was Allah uns erlaubt hat, nehmen wir nicht an. Und wir gucken immer zum Haram. Er geht raus, guckt zu Haram. Geht ins Internet, guckt zu Haram. Du hast halal zu Hause, deine Frau. Genieße es. Nimm das, was Allah dir erlaubt hat. Und Wallahi al-Azim, heute auf dem Weg zu euch, wenn man merkt, so, man ist verheiratet, man hat sein Kind, man merkt, wie schön halal ist. Halal. Stell dir mal vor, jemand lebt in Haram. Er hört ein Geräusch. Jemand, der lebt nie in Ruhe. Der hat keine Ruhe. Er hat immer Angst, erwischt zu werden. Aber jemand, der in Halal, guck mal, wer da ist. Du bist ruhig, du bist zufrieden. Wenn du zu deiner Frau gehst, deine Frau kommt zu dir. Du hast das Gefühl, das ist Halal. Du brauchst dich nicht zu befürchten. Dieses Schönmachen, eine Sache. Das andere, die Pflege. Bei vielen Männern, Fragezeichen. Letztens eine Scheidung in Wuppertal, weil ein Mann es sich festgemacht hat, hat Sunna daraus gemacht, nur am Freitag zu duschen. Die Frau hat gesagt, subhanallah, mit diesen Worten, hat sie gesagt, ich ekel mich vor ihm. Ich ekel mich vor ihm. Und die Leute haben versucht und die haben mit dem Mann gesprochen, die gesagt, nur am Freitag tue ich das. Sophie, dann am Freitag. Als ich auf einer Reise war, kam ein Bruder zu mir und sagte zu mir, du redest über diese Dinge, ich will dir was zeigen. Sagte, ich werde nicht darüber reden, du kommst mit mir und ich zeige es dir. Wir sind da hingegangen, saßen, eine Frau hat das Essen gebracht, wir sitzen da, sagte, achte auf eine Sache, du redest darüber und es gibt Leute, die hören dich und ändern nicht daran. Was ist das, subhanallah? Auf einmal gucke ich so auf den Boden, der Mann hatte solche Fußnägel. Gucke ich auf die Hände, solche Fußnägel, Dreck da drin und alles. Und er sitzt da und isst mit uns, ich konnte nicht mehr essen. Aber stell dir mal vor, wenn du zu deiner Frau gehst und mit diesem Verhalten. Ha? Deshalb, damit wir unsere Frauen vom Höllenfeuer bewahren und damit wir uns vom Höllenfeuer bewahren, nehmen wir das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns erlaubt hat, indem wir uns schön füreinander machen. Ibn Abbas, radiallahu anhu, bevor er nach Hause gegangen ist, hat er immer seine Haare gekämmt und hat sich so ein bisschen zurecht gemacht. Da sagte die Sahaba, was macht er da? Hat er gesagt, meine Frau mag das, wenn ich schön aussehe. Wenn ich gut gekleidet und schön aussehe, nach Hause komme. Subhanallah. Das ist auch eine Sache, auf die wir achten sollten. Und genauso wie du willst, dass deine Frau sich für dich schön macht, solltest du dich auch für deine Frau schön machen. Zwei. So kannst du die... Guck mal, stell dir mal vor, ich gebe dir noch ein Beispiel. Und leider, subhanallah, ich finde es eine Schande, dass wir über solche Sachen reden müssen, weil die sind von der Religion. Stell dir mal vor, wenn du nach Hause kommst, gehst jetzt, duschst dich und machst dich schön und machst dein Bart ein bisschen zurecht, nicht rasieren, zurecht machen und die Fingernägel schneiden, machst dich sauber und so gehst du deine Frau und du duftest es noch gut. Guck mal, subhanallah, ist das für mich dieser Parfüm? Und die freut sich, die Frau. Oder du kommst nach Hause, deine Frau hat sich schön gemacht. Nicht, dass du blind kommst rein, deine Frau hat sich schön gemacht und erwartet von dir zu sagen, du siehst heute schön aus. Salam alaikum. Ist das Essen fertig? Ja, nein. Du musst, guck mal. Ein Arabi wurde gefragt. Man al-aqil. Wer ist der Weise, der jemand, der Verstand hat? Hat er gesagt, al-fatinu al-mutaghafil. Das ist derjenige, der alles sieht und weiß ganz genau, wo er die Dinge hat. Er sieht da was, die Frau will, ich gebe es. Da ist ein Problem vielleicht, wo ich ein Auge zumachen muss. Komm, reden wir nicht darüber. Aql. Er sieht alles, aber er weiß, wann er eingreifen muss und wann er sich zurückziehen muss. Al-Aql. Dann haben wir gesprochen über das Verhalten. Sich schön machen. Und jetzt rede ich über einen Punkt. Drohungen sind Gift. Drohungen sind Gift. Die meisten Männer heute, um seine Frau oder ihre Frauen klein zu kriegen, drohen die ganze Zeit. Und subhanallah, jetzt auch die Probleme, die ich mitkriege, der hat ihr schon mehrmals gesagt, geh zu deinen Eltern. Was heißt das, geh zu deinen Eltern? Du hast jetzt ein Problem mit deiner Frau. Ist die Lösung, wenn deine Frau ihre Sachen nimmt und zu ihren Eltern geht, ist das die Lösung? Es ist nicht die Lösung. Probleme sind dafür da, dass man darüber redet, dass man eine Lösung dafür findet. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Die rechtschaffende Frau ist diejenige, die sagt, ich werde kein Auge zumachen, bis der Streit geschlichtet ist oder bis mein Mann zufrieden ist, geschlichtet ist. Und das muss man trainieren. Das kommt nicht von heute auf morgen. Probleme kann man lösen, indem ich, meine Frau hat mir Unrecht getan. Sie hat mich heute angeschrien, irgendwas. Ich habe ihr vielleicht Unrecht getan. Ich stehe auf und gehe dahin und löse dieses Problem. Und ich gebe euch ein Beispiel auch dafür. Ein Bruder kam, hat sich mit seiner Frau gestritten, ist rausgegangen. Und die Frau hat mich angerufen, ah, mein Mann ist abgehauen. Ich sage, Schwester, beruhige dich. Schrieb den Bruder an, ah, meine Frau, ich sage, Bruder, worüber habt ihr euch gestritten? Das haben wir gesprochen. Ich habe gesagt, geh mal, kauf mal eine Schokolade, so eine kleine, ah, mit Herzen. Geh mal dahin zu deiner Frau und guck mal, wie die reagiert. Wallahi, der hat mir gesagt, er hat mich so angelächelt, obwohl die so sauer auf ihn war. Sie hat ihn angelächelt und das Problem war beendet. Das Problem war beendet. Aber jeden Tag, ich lasse mich von dir scheiden, ich heirate eine zweite, geh zu deinen Eltern. Das bringt keine Liebe und das bringt kein Verständnis in der Familie. Wir müssen diese Drohungen und dieses, dass ich immer die Macht habe, müssen wir lassen. In der Familie ist der Mann der Oberhaupt, aber ist derjenige, der alles regelt mit Ruhe, mit Verstand. Und noch ein Problem dazu. Viele Eheleute, wenn die verheiratet sind und Kinder haben, lösen immer ihre Probleme vor ihren Kindern. Und denkst du, das Kind sieht das nicht, er hört das nicht, er wird genauso handeln wie du. Stell dir mal vor, du bist jemand, der seine Frau die ganze Zeit unterdrückt. Und du bist nicht und du hast nichts zu sagen. Dein Kind lernt das, er wird genauso seine Frau behandeln. Aber wenn du ein gutes Vorbild bist und redest mit deiner Frau mit schönen Worten, du redest mit deiner Frau mit leiser Stimme, Der Junge hört das und er wird genauso handeln wie du. Wir sind Vorbilder, aber wir achten auf diese Verantwortung nicht, dass wir Vorbilder sind und dass wir achten sollten, wie wir uns verhalten. Manche von uns bringen sogar ihren Kindern Lügen bei. Ich gebe dir ein Beispiel. Und das passiert öfters bei den Familien. Eine Kleinigkeit, aber diese Kleinigkeit ist schlecht. Jemand ruft an, der Vater sitzt da gerade, guckt vielleicht eine Serie, er will sich ein bisschen ausruhen. Ruft jemand an, der Sohn geht ans Telefon. Hallo, ist dein Papa da? Papa, wer ist das? Sag ihm, ich bin nicht da. Guck mal, das ist eine Kleinigkeit. Sag ihm, ich bin nicht da. Und wenn das ein kleiner Junge ist, sag, wie, du bist nicht da? Du sitzt doch da. Du kannst nur froh sein, dass er nicht sagt, Ami, Papa sagt, er ist nicht da. Nur kannst du froh sein, dass er das nicht sagt. Aber guck mal, das ist eine Kleinigkeit, die wir als klein sehen. Aber das ist ein Verhalten, was dein Sohn von dir lernt und er kann das vielleicht später praktizieren mit seinen Freunden, mit vielleicht seiner Mutter. Heute viele Kinder, viele Jugendliche heute, Jugendliche insbesondere, er sagt seiner Mutter die Wahrheit nicht. Wo bist du? Wo warst du? Und er fabriziert und erfindet Geschichten. Nein, du als Mann, sei ehrlich deiner Frau gegenüber, deine Frau wird dich immer respektieren. Sag nicht schlimme Worte, wird sie dich immer akzeptieren und wenn die streitet mit dir, sie wird keine Angst haben, dass du ausflippst und ich kenne Leute, subhanallah, wenn er streitet, Handy, pumpf, an die Wand. Bruder, hast du wieder ein neues Handy? Ja, das andere klebt noch an der Wand. Subhanallah, ein Bruder, den ich vor kurzem noch besucht habe, hat einen Glastisch, das er gerade neu gekauft hat. Weil er sich mit seiner Frau gestritten hat, hat er irgendwas da drauf geschmissen, Tisch in zwei. Und er hat zwei kleine Kinder. Stell dir mal vor, das Kind wäre dazwischen oder so. Diese Amokläufe und diese ganzen Sachen brauchen wir nicht. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam war ein ruhiger Mensch. Er hat sich ruhig verhalten. Auch mit Problemen hat er zugehört. Du hast ein Problem, deine Frau hat ein Problem. Hör ihr zu. Und eine Eigenschaft auch mit der hier dazu, diese Drohungen. In den meisten Fällen, wenn du zwischen Mann und Frau sitzt und versuchst zu lösen, der Mann respektiert seine Frau sogar vor demjenigen, der hilft nicht. Das ist eine sehr schlechte Eigenschaft. So, und inshallah noch eine Sache. Wenn du deiner Frau beibringen möchtest, was zum Beispiel in der Religion oder so, geh mit gutem Vorbild vor. Du kannst nicht von deiner Frau verlangen, gut zu werden, wenn du nicht gut bist. Ich kenne Familien zum Beispiel, der Mann, wenn er praktiziert. Zum Beispiel die Frau war nicht praktizierend. Sie folgte ihrem Mann. Wenn zum Beispiel Salat al-Fajr, er steht auf und betet al-Fajr jeden Tag, seine Frau guckt und sagt, warum ich nicht? Und sie fängt an, auch das zu machen. Aber wie kannst du von ihr was verlangen, was du nicht machst? Und die Araber sagen, فَاقِدُ الشَّيْءِ لَا يُعْطِي. Demjenigen, dem es fehlt, kann es nicht wiedergeben. Also erstmal mit gutem Vorbild. Ich verrichte meine Gebete. Ich verhalte mich nach Koran und Sunna. Ich rede Gutes. Dann kann ich das auch von meiner Frau verlangen. Und eine schöne Sache, die im Koran ist, subhanallah, zeigt, wer Ratschlag geben möchte, muss die guten Worte benutzen, um die Leute zu erreichen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوذَهُنْ فَعِذُوهُنْ. Diejenigen, bei denen ihr fürchtet, dass die vom Weg abkommen, gibt ihnen einen guten Ratschlag. Manche Gelehrten haben gesagt, gerade in dieser Ayah zeigt sich, dass du, wenn du einen Ratschlag geben möchtest, musst du erstmal gucken, welche Worte ich benutzen kann, um diese Frau zu erreichen. Stell dir mal vor, du willst deiner Frau eine Ermahnung geben, aber du bist jemand, der sehr impulsiv ist. Die Frau will nicht mehr zuhören. Sie will nicht von dir annehmen. Aber wenn du kommst und du weißt, wie deine Frau reagiert und du kommst mit guten Worten, zum Beispiel, du hast deiner Frau was gesagt und er hat das nicht gemacht. Ich gehe jetzt dahin und sage zum Beispiel, Schatz, haben wir es nicht vergessen, die Sachen wegzunehmen? Ich greife nicht an. Ich sage, habe ich dir nicht gesagt, du sollst machen? Ich sage, haben wir es vergessen, nicht zu machen? Rasul sallallahu alaihi wa sallam war so. Rasul sallallahu, wenn jemand zu ihm gekommen ist und hat gesagt, der und der hat gemacht, kam der Mann zu ihm und sagte, hast du sowas getan? Oder er hat ihn nicht angegriffen. Warum hast du getan? Das ist unsere Aufgabe, dass wir auch nicht immer angreifen. Dass wir, wenn wir lehren wollen, dass wir kommen und vielleicht Ta'rid machen. Soll ich dir vielleicht nicht helfen, das zu machen? Soll ich? Man muss gucken, wie man mit seiner Frau umgeht. Und die Frau soll auch gucken, wie sie mit ihrem Mann umgeht. Und der Mann sollte akzeptieren und die Frau sollte akzeptieren, dass jeder von ihnen eine Sicht der Dinge hat. Jeder von uns ist woanders aufgewachsen. Jeder von uns hat einen ganz anderen Einfluss gehabt. Wunderst du dich nicht, dass Leute leben zusammen? Die lieben sich, die sind verheiratet jahrelang. Und der eine mag das und der eine mag das nicht. Wunderst du dich darüber? Stell dir mal vor, Essenssachen zum Beispiel. Du kannst zum Beispiel Gouda-Käse lieben. Sie findet zum Beispiel Gouda eklig. Gibt es. Aber wunderst du dich? Das zeigt, dass wir, jeder von uns, auf seine Art und Weise Besonderes ist, einzigartig ist. Und diese Einzigartigkeit sollte behalten werden, erhalten bleiben. Wir sollen nicht versuchen, an die Frau zu ändern. Viele Männer versuchen, an die Frau immer zu formen. Rasul sallam sagt, dieser Hadith ist bei Bukhari, von Abi Hurairah radiallahu anhu, خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ ضِلَّ وَأَعْوَجُ الضِّلَّ أَعْلَاهُ فَإِذَا ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَثَرْتَ فَقْبَلُهُنَّ عَلَى وَجْهِ. Die Frau ist aus einem schiefen Knochen erschaffen worden. Wenn du daher gehst, um es gerade zu biegen, wirst du es brechen. Lass sie so, wie sie ist. Lass sie so, wie sie ist. Versuch nicht daran zu basteln. Und es gibt junge Leute, diese Sätze, die sind eigentlich Gift. Er sagt zum Beispiel, wenn ich heirate, sie wird schon das machen, was ich will. Sie wird schon den Weg gehen, den ich will. Und dann entstehen Probleme. Nein, in der Religion gibt es keine Kompromisse. Aber alles aus der Religion kann man nehmen und lassen. Kann man vielleicht ein Auge zudrücken. Und wer kein Auge zudrückt, kann sein Leben nicht genießen. Wenn du nicht mal ein Auge zudrückst, wenn du nicht mal vergisst, wenn du nicht mal bereit bist zu verzeihen, zu vergeben, dann wirst du nicht glücklich leben. Und am Ende wirst du dieses schiefe Knochen versuchen, gerade zu biegen, du wirst es brechen. Und Imam al-Dhahabi hat gesagt, es gerade zu biegen, heißt sich von der Frau scheiden zu lassen. Sich von der Frau scheiden zu lassen. Das sind die Punkte, über die ich reden wollte. Ich mache ganz kurz eine Zusammenfassung. Wir haben erstmal darüber gesprochen, dass man selber ein Vorbild sein sollte. Und dass man von den anderen nicht verlangen sollte, was man nicht hat. Das Zweite, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ich bin der Beste unter euch zu meiner Frau. Und die Besten unter euch sind die Besten. zu ihren Frauen. Dann haben wir gesagt, wenn du gut zu den Menschen bist, kannst du ihre Herzen gewinnen. Wenn du sie gut behandelst, wenn du sie ehrst, wenn du sie mit Respekt behandelst, kannst du ihre Herzen gewinnen. Dann haben wir über die Treue gesprochen. Was die Treue ist, Al-Wafa. Und dann haben wir gesprochen, dass nicht nur die Frauen ermahnt werden sollen, dass der Mann auch manchmal eine Ermahnung braucht und dass er bereit sein sollte, auch wenn er Probleme hat, die keinen Ausweg finden, dass er bereit ist, Hilfe zu nehmen, um dieses Problem zu lösen. Wir haben darüber gesprochen, dass die Frau nicht wie eine Gefangene behandelt werden sollte. Sie hat Rechte und sie soll sie bekommen. Und der Mann sollte nicht versuchen, ihr alles zu verbieten. Yani, guck mal, wenn Rasul sagt, verbietet den Frauen nicht in die Moschee zu gehen. Yani, es gibt Leute heute sogar, der verbietet seine Frau in die Moschee zu gehen, um einen Vortrag zu hören oder irgendwas zu machen. Haram. Haram in dem Sinne, dass du ihr so viel Gutes verbietest. Wir haben darüber gesprochen, dass wir uns füreinander schön machen, dass wir uns vom Höhlenfeuer bewahren sollten, dass die Frau die Wünsche ihres Mannes sieht und versucht auch sie zu erfüllen, dass der Mann auch die Wünsche seiner Frau sieht und sie auch erfüllt und ernst nimmt, dass wir uns einander Komplimente machen, dass wir, keine Vergleiche machen, dass ich nicht vergleiche, diese Frau ist besser als du, diese Frau, guck mal, die Frau von meinem Bruder, die Frau, nein, wir machen keine Vergleiche. Wir haben wir gesagt, das Beste geheiratet. Keine Drohungen, weil Drohungen sind Gift, haben wir gesagt. Wir sollen uns einander nicht immer drohen. Und der Mann sollte nicht immer seine Position missbrauchen, indem er immer zeigt, ich bin der Herr und ich hab im Guten, immer im Guten. Und das Letzte haben wir gesagt, dass wir Menschen verschieden sind. Und diese Einzigartigkeit sollte erhalten bleiben. Und wir sollten uns respektieren, was das angeht. Und wir sollten nicht versuchen, aus dem anderen Menschen, der mit uns lebt, an anderen Mensch zu machen, was er nicht ist und was er nicht sein kann. Wir haben gerade uns gut gefunden wegen diesen Eigenschaften, wegen dieser Einzigartigkeit. Als ich gegangen bin, um diese Frau zu heiraten, es hat mir doch irgendwas an ihr gefallen, was sie Besonderes für mich gemacht hat, im Vergleich zu den anderen Frauen, die vielleicht in Frage gekommen wären, sie zu heiraten. Also sollte auch diese Sachen bleiben. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Frieden und das Glück und die Ruhe und die Freude und die Liebe zurück zu den muslimischen Familien zurückkehrt. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns hilft, diese ähnlichen Probleme zu lösen. Und dass nicht so, dass die Rate der Scheidungen, dass die reduziert wird. Wir haben zum Beispiel Familien bei uns. Dann siehst du eine Frau mit 4 Kindern, geschieden. Eine Frau mit 4 Kindern, steht die da. Und wenn du die Probleme siehst, warum die Gründe sind, Wallahi al-Azim, kein Mensch, der Verstand hat, wird akzeptieren, dass die Gründe sind für eine Scheidung. Viele von uns, die haben keine Ruhe. Schnell, Talaq, Talaq, Talaq. Mahlan, ayyuha al-Zawj. Ein bisschen langsam mit diesen ganzen Drohungen. Und wenn man Probleme hat, sollte man gucken, dass man sie löst. Und ich kann euch sagen, und ich verspreche es euch, und es ist keine Lüge, wer nach Lösungen sucht, der wird sie auch finden. Und wer schnell aufgibt, wird alles verlieren. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahu bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.